1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So Leute, auf die heutige Sendung bin ich besonders gespannt. Erstmal willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, so ging es weiter. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, mit denen ich schon einmal hier in dieser Sendung gesprochen habe. Vielleicht letzte Woche oder aber auch vielleicht vor vielen, vielen Jahren. Wie geht es euch heute? Wie hat sich eure Geschichte, die ihr mir damals erzählt habt, wie hat die sich weiterentwickelt? Ich bin sehr, sehr interessiert daran und freue mich auf eure Anrufe 0800 220 5050, unsere kostenfreie Nummer für euch, oder ihr mailt domian@wdr.de. So ging es weiter. Das wird uns jetzt erzählen als erster der Klaus, und Klaus ist 46. Hallo Klaus. Hallo Domian. Hallo Klaus. Wann haben wir miteinander gesprochen? Wir sprechen jetzt zum dritten Mal miteinander. Zum dritten Mal schon? Zum dritten Mal, jawohl. 1996, 1999 und heute jetzt. Mann, ist das lange her, 96 und 99. Ja, was war denn damals los? Weswegen hast du angerufen? Gut, unser letztes Gespräch ging darum, ich war damals auf der Flucht von meinem Chef. Ja, sag mal noch ein paar Stichworte. Also das ist schon sehr lange her, sodass ich das wohl nicht mehr so genau weiß. Richtig, ich hatte in einem Bordellbetrieb gearbeitet als Geschäftsführer. Ja. Und bin dann damals von Tag und Nacht praktisch von dort verschwunden mit meiner Lebensgefährtin, die im Vorfeld ihre Immobilie verkauft hat, und dann sind wir nach Spanien. Ja, und warum musstest du verschwinden? Weil ich aufhören wollte, dort in dem Geschäft, und ich sah keine Möglichkeit, dass ich dort so rauskomme. Warum ging das nicht so einfach? Weil, wenn ich aufgehört hätte, ich glaube, er hätte mich totgeschlagen. Da kann man also nicht ganz normal aussteigen, so wie aus jedem anderen normalen Job? Nein, jedenfalls nicht bei ihm. Ja. So. Das war für mich, ein Mensch, den ich kennengelernt hatte, wo ich sagen musste, das war für mich wie ein Teufel. Also, wie lange hast du denn unter dem und bei dem gearbeitet? Also insgesamt habe ich unter ihm gearbeitet, wenn ich jetzt die ersten Jahre rechne, bevor ich da zur Flucht kam, 4 Jahre. 4 Jahre? Vier Jahre. Mhm. Mhm. 95 bis 99. Ja. Und ich muss sagen, er war ein sehr cholerischer Mensch. Ja. Er hatte Diabetes gehabt. Er hat 6 bis 7 Liter Kaffee am Tag getrunken. Oje. Und rauchen ungefähr 5 bis 6 Schachtel Zigaretten am Tag. Deine Frau, deine Lebensgefährtin, hat aber nicht bei ihm gearbeitet. Nein, sie hat nicht bei ihm gearbeitet. Die hatte mit dem eigentlich gar nichts zu tun. Hatte mit ihm nichts zu tun. Sie kannte ihn, ja, selbstverständlich. Wir hatten auch mal zusammengesessen, keine Frage, aber sie hatte bei ihm nicht gearbeitet. Nein. So, dann bist du vor ihm geflohen, sozusagen. Ich bin vor ihm geflohen. Meine Lebensgefährtin hatte ihr Haus verkauft. Ja, nach Spanien. Und sind dann nach Spanien, nach Torremolinos. Und darüber haben wir damals gesprochen. Darüber haben wir damals gesprochen, so. Ganz genau. Jetzt sind ja 10 Jahre vergangen seitdem. Richtig, richtig. Wie ist die Geschichte ausgegangen? Wie hat sich dann alles weiterentwickelt? Gut, ausgegangen ist es so, im Jahre 2001. Ja. Ich habe dort in einem Lokal gesessen. Der Betreiber des Lokals ist mir in den Jahren sehr gut bekannt geworden. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Wir hatten dort abends gesessen und plötzlich hat mir einer auf die Schulter gepackt. Er hat den Nebenstuhl genommen, hat ihn über die ganze Terrasse geworfen. Hat sich hingesetzt. Ich dachte schon, jetzt ist es um dich geschehen, aber er sagte gar nichts. Er hat den Kaffee bestellt, er hat sich hingesetzt, hat seine Zigarette geraucht und hat zu mir gesagt, wir sprechen morgen. Er war es. So, und dann ist er gegangen. Also er war es, dein Chef. Er war es. Er saß vor mir und so hat er zu mir gesprochen. Er hat seinen Kaffee getrunken und ging. Wir sprechen morgen. Bitte? Wir sprechen morgen, hat er gesagt. Wir sprechen morgen. Ja. Er kam dann auch, er wusste, wo ich wohnte, wie er das rausbekommen hat, wo ich mich mit meiner Lebensgefährtin verdrückt habe, ist mir bis heute ein Rätsel. Er hat mir das nie gesagt. Er hatte nur immer im Vorfeld immer gesagt, mir entkommt keiner, ich finde jeden. Das hat er immer gesagt, auch noch in der Zeit, als ich bei ihm arbeite oder wenn ihm irgendjemand etwas Böses angetan hatte. Ja. Ja, das hat er immer, so war immer sein Reden, und er hat das auch in die Tat umgesetzt. Nochmal zur Klarstellung, du bist einfach so aus dem Arbeitsverhältnis rausgegangen. Du hast nicht Geld mitgehen lassen oder irgend sowas. Nein, um Gottes Willen. Nein, ich habe nichts mitgehen lassen von ihm. Nein. Ja, gut, wie war es denn am nächsten Morgen, als ihr miteinander gesprochen habt? Er kam, er setzte sich zu mir hin und sagte zu mir, warum ich gegangen bin. Und ich hatte mit ihm dann ein Gespräch, was er in diesem Moment auch sehr ruhig aufgefasst hat. Wie gesagt, es gab mal Momente in seinem Leben, wo man auch mit ihm reden konnte. Ja. Es war nicht immer so. Wie hast du seine Frage beantwortet? Bitte? Wie hast du seine Frage beantwortet? Ich habe ihm gesagt, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe, dass ich seine cholerische Art nicht mehr ertragen habe. Dass das, was ich gemacht habe, sag ich mal um 13 Uhr richtig war und um 14 Uhr falsch. Ja. Dass es Tage gegeben hat, wo ich von ihm zusammengeschlagen worden bin. Ja. Dass es dann wiederum 10 Minuten später, dass er mich in sein Auto gepackt hat und dass wir dann Kaffee trinken gefahren sind. Mhm. Man kann sich das nicht vorstellen. Mhm. Er hatte eine Lebensgefährtin gehabt, die er so zusammengeschlagen hat, dass ich das überhaupt nicht vorstellen konnte. Mhm. Ja, und sie ist mehrmals von ihm weg. Und er hat sie immer wieder geholt, immer wieder. Und die Frau ist auch immer wieder zu ihm zurück. Okay, das hast du ihm dann so erklärt. Das habe ich ihm so erklärt. Er hat ruhig zugehört. Und dann? Und da hat er gesagt, trotzdem weißt du, Klaus, dass ich dich nicht gehen lasse. Ich lasse dich nicht gehen. Was ich einmal habe, das habe ich. Boah, ist das krass. Und dich will ich. Boah, ist das krass. Ja, und er hat in seinem Leben 8 Kinder, so 8 Kinder hatte er. Seine Kinder wollten von ihm alle nichts wissen. Aber sein Geld, das wollten sie haben. Ja, erzähl mal von dir weiter. Das ist die andere Seite der Geschichte. Okay, erzähl mal von dir weiter. Also er sagte, ich will dich. Und dann? Ich will dich. Ja, und dann? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin aus Angst mitgegangen. Wieder zurück nach Deutschland? Einen Monat später bin ich wieder mit ihm zurück nach Deutschland, ja. Wie lange hast du dann bei ihm noch gearbeitet? Ja, das sieht so aus. Im Jahre 2003 ist er gestorben. Mhm. Und eines natürlichen Todes? Bitte? Eines natürlichen Todes. Ja. Er lag morgens tot im Bett. Ja. Was aber allerdings bei seiner Lebensweise vorauszusehen war. Ja. Er hat sich an nichts gehalten. Ja. Es war vielleicht manchmal ein bisschen besser, will ich nicht sagen. Er hat sich auch in den letzten Monaten ein bisschen zurückgezogen gehabt, will ich nicht sagen. Aber in der Regel war eigentlich immer noch dasselbe Spiel. Mhm. Und wenn ich möchte mal ein Beispiel nennen. Es kamen abends 3 Frauen an. Und er sagte zu ihnen so, dann zieht euch um und geht arbeiten. Und die Damen gingen nach oben. Und die eine Dame, bevor sie nach oben ging, sagte, heute Abend arbeite ich nicht mehr. Hm. Ich habe ihn da nur angeguckt und ich habe gewusst eigentlich, was da passiert. Und er ging dann hoch. Hm. Er hat diese besagte Dame von der Toilette geholt, hat sie hinten ins Genick gepackt und die Treppe runtergeworfen. Und hat sie gesagt, so, jetzt geh nach oben, zieh dich um und arbeite. Das heißt, in all den vielen Jahren, während er das Gewerbe da betrieben hat, hat er sich sehr, sehr schlecht auch und schlimm den Frauen gegenüber verhalten. Ja, in einer Art und Weise, was man nicht beschreiben kann. Für mich war das der leibhaftige Teufel. So, das kann man, hat mich auch sehr, sehr geprägt. Ich bin auch, muss ich ganz ehrlich sagen, meiner Meinung nach Anfang letzten Jahres sehr schwer krank dadurch geworden. Bin an einer Colitis ulcerosa erkrankt. Vielleicht sagt ihr das etwas, das ist eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung. Ja. Oftmals psychosomatisch bedingt. Ja, ja. Und war dort erst hier bei mir vor Ort 3 Monate im Krankenhaus, ja, wo ich innerhalb von 3 Monaten 30 Kilo abgenommen habe. Oh je, wie dann geht's dir? Verlegt denn worden nach Berlin, die Charité, nach Professor Dr. Zeitz, wo ich nochmal 4 Wochen gelegen habe, wo ich dann nochmal 10 Kilo abgenommen habe. Und wie geht's dir denn heute? Ja, wie gesagt, heute geht's mir wieder gut. Ich wiege wieder 100 Kilo. Ah ja. Ja, dann geht's ja gut. Aber nochmal zurückzukommen auf diesen Mann. Das heißt, im Prinzip hat der Tod dich dann auch erlöst von diesem Mann. So kann man das sagen. Ja, aber ich bin immer noch an dem Club. Er hat mir ja den Club überschrieben. Ach so, er hat dir den Club überschrieben. Richtig. Wie? Was heißt überschrieben? Du hast den geerbt, den Club? Ich habe den bekommen von ihm, schon als er noch lebte. Er hat mir den Club überschrieben. Ach, er hatte damals schon immer gesagt, du bist derjenige, der alles bekommt. Aber ist das nicht, wenn du sagst, dieser Mann war ein Teufel? Ja. Und wie du ihn beschrieben, hast, war er das auch? Ja. Ist das nicht schmutziges Geld, was du da angenommen hast? Verdammt schmutziges Geld? Ja, das ist richtig, aber was sollte ich denn tun? Ich selber bin ja nicht mehr in dem Club. Ich arbeite dort auch nicht mehr. Natürlich komme ich dort vorbei. Ich bin dort auch 4-5 Mal die Woche, selbstverständlich. Mhm. Aber ich stehe dort nicht mehr hinter der Theke. Hat, als er dich zurückgeholt hat aus Spanien, hat er dich damit auch gelockt, dass er gesagt hat, wenn ich nicht mehr bin, kriegst du alle? Nein, das hatte er das schon nicht. Im Vorfeld immer gesagt, damit musste er mich nicht mehr locken. Ach so, also du hast dich nicht bestechen lassen von ihm. Nein, damit musste er mich nicht mehr locken. Hm. Ich hatte damit abgeschlossen und das Einzige, was mich getrieben hat dort zurück, war die Angst. Ich sag das ganz offen und ehrlich. Wenn dieser Mann nicht gestorben wäre und wenn er noch heute leben würde, nehmen wir das mal an, ja. Hältst du es für möglich, dass du nach wie vor bei ihm arbeiten würdest? Ja. Aus Angst? Ja. Hm. Ja. Also tiefe Prägung bis hin zur Erkrankung, was du gerade erzählt hast. Richtig. Und eine ganz, ganz gravierende Geschichte in deiner Lebensbiografie ist das. Richtig. Ja, was ich dort miterlebt habe, auch noch in der Zeit, bevor ich auf der Flucht war vor ihm, dort sind Russen aufgetaucht, die wollten einen armen Postboten umbringen und wenn ich dort nicht bei gewesen wäre, dann hätten sie den umgebracht. Kamst du irgendwann vielleicht mal auf die Idee, auf den Gedanken, du hast gesehen, wie er die Frauen misshandelt hat, so kann man das ja sagen, ja. Ihn anzuzeigen? Um Gottes Willen. Ich muss ganz ehrlich sagen, man sagt das immer so, ich habe da soweit keine Ahnung von, was das Zeugenschutzprogramm angeht, neue Identität angeht, aber ich hätte hier nicht mehr leben können. Das hätte auch nicht mehr gereicht, nach Spanien zu gehen. Der hätte mich definitiv getötet. Es ist ja schon verrückt, dass er dich gefunden hat. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass du das geschickt gemacht hast und nicht gravierende Spuren hinterlassen hast. Nein. Er hat immer gesagt, wenn du auch im Vorfeld, egal was du mir antust, egal was du mir machst, ich finde dich. Das hat er immer gesagt. Das war so seine Art, weil er auch von Verlassen irgendwo geprägt worden war, sei es durch seine Kinder, egal was es ist. Er hatte eine Art an sich, er dachte immer, jeder Mensch wollte ihm etwas wegnehmen. Hältst du es für möglich, dass dieser Mann in all seiner Bosheit in irgendeiner Weise dich auch geliebt hat, als Freund? Ja, das hat er. Ja. Mhm. Er hat mir alles erzählt. Der hat mich auf eine Art und Weise unsterblich geliebt, so kann man das sagen. Ja. War der viel älter als du? Ja, 20 Jahre. Ah ja, dann vielleicht auch so ein Sohngefühl irgendwie. Ja, so ja, ich sag das ja. Er hat mich als seinen Sohn. Ja, ja, genau. Ja. So war das. Klaus, das ist ja wirklich eine Geschichte wie aus dem Krimi, was du mir da gerade erzählt hast. Ja. Zu deinen Kollegen, die Heide, die ist ja nicht mehr so oft bei euch, ne? Meine Psychologin, die Heide, ja, die ist nicht so sehr oft, stimmt, ja. Ja, ich hatte sie mal persönlich kennengelernt. Ach guck, das ist ja schön. Ja, hier bei mir vor Ort, in dem, wo ich jetzt lebe. Ich kam da abends hin in einen gastronomischen Betrieb, noch mit vier Damen dabei. Wir hatten dort einen wunderbaren, wunderschönen Abend. Unsere Heide, wo die sich mal rumtreibt, da muss ich aber ein ernstes Wort mit der reden. Klaus, ich danke für den Anruf und wünsche dir gesundheitlich alles Gute, damit du richtig auf den Posten kommst. Aber 100 Kilo habe ich da nicht so Bedenken. Nein. Also, dass es dir weiterhin gut geht. Alles Liebe wünsche ich dir. Ja, wünsche ich dir auch, Domian. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. Ja, danke, tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer. Jetzt bitte ich meine Regie, die Leitung mal rauszunehmen von gerade. Das geht hier jetzt nicht. Unser Thema heute heißt, so ging es weiter. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, mit denen ich schon einmal hier in dieser Sendung gesprochen habe. Ja, vielleicht vor kurzer Zeit oder auch vor sehr langer Zeit. Hier Klaus, das war 96, 99. Wie geht es euch heute und wie hat sich eure Geschichte weiterentwickelt? 0800 220 50 50, die Telefonnummer oder die Mailadresse domian@wdr.de. Sula ist hier. Sula ist 28. Hallo Sula. Hallo Domian. Sula, wann haben wir geredet? Oh, die Redaktion sagte mir September letzten Jahres, obwohl ich in meiner Zeitrechnung bei diesem Jahr war, aber das Zeitgefühl habe ich im Moment auch. September nicht letzten so Jahres. Ja. Über was haben wir gesprochen? Ja, über meine Mutter, die ist Lungenkrebs erkrankt gewesen und sie ist jetzt am 1. Mai diesen Jahres verstorben. Ja. Und wir haben damals von einer Zeit gesprochen, wo es ihr noch relativ gut ging für die Verhältnisse. Mhm. Und ja, so ging es weiter. Meine Mama ist halt am 1. Mai gestorben. Also die Ärzte haben ja letztes Jahr, als sie die Diagnose bekommen haben, Mitte letzten Jahres, haben sie ja schon gesagt, mit Weihnachten, das wird wohl nichts mehr. Mhm. Und der Anlass deines Anrufes damals war, dass du natürlich sehr geschockt warst über diese Diagnose und Angst um das Leben deiner Mutter hast. Mhm. Genau. Ich muss dazu sagen, meine Mutter war nie gesund. Ich kenne meine Mutter immer noch krank. Mhm. Das heißt, meine Mutter hat 20 Jahre Multiple Sklerose gehabt. Ach, das auch noch. Das und schon, kam als dazu. Ich noch ganz klein war, hatte sie schon Totaloperation, also Gebärmutterkrebs. dann noch Darmkrebs mit künstlichem Ausgang, aber da weiß ich nicht mehr so viel von, weil ich dann noch relativ klein war. Wirklich, du bist groß geworden, aufgewachsen mit einer eigentlich immer kranken Mutter und einer immer ernstlich kranken Mutter. Ja. Jetzt ist deine Mutter in diesem Jahr im Mai, am 1. Mai sagst du gestorben. Ja. Ja. An Lungenkrebs. Genau. Wie waren ihre letzten Wochen? Also dazu muss ich sagen, sie hat sehr schön die letzten Wochen verbracht, weil sie ist dann letztendlich Anfang März, glaube ich, oder Ende Februar, Anfang März ins Hospiz gekommen. Das wollte sie auch so. Sie wollte halt nie ins Pflegeheim oder so, aber es war dann einfach auch für mich persönlich nicht mehr tragbar, weil ich konnte ja nicht bei ihr wohnen. Ich habe einen kleinen Sohn, der ist 5. Und die Betreuung war da nicht so sichergestellt, weil sie auch nie so wirklich für den Pflegedienst war. Und dann gab es schon das tragbare Sauerstoffgerät und dann musste ich auch schon einige Male nachts rausrücken zu ihr hinfahren, weil es ihr schlecht ging. Und da haben wir uns das Hospiz angeguckt und das war eigentlich sehr schön. Sie ist da sehr, sehr würdevoll verabschiedet worden und behandelt worden auch. Aber für ihre Verhältnisse zu dem Zeitpunkt, wo sie ins Hospiz kam, war sie auch eigentlich noch viel zu fit. Die hat alle aufgehalten, auf Trab gehalten, muss ich jetzt mal sagen. Da hätte man nicht gedacht, dass das eine todkranke Frau ist. Und sie hat eigentlich die letzten Wochen dort sehr genossen, hat ein Zimmer mit Terrasse gehabt. Also das war wirklich schön und würdevoll. Das heißt, sie hat einen nicht so qualvollen Tod und qualvolles Sterben erleben müssen? Ja, da hatte sie ja immer sehr viel Angst vor. Sie hatte auch extra in der Patientenverfügung vermerkt, dass sie halt so einen Kehlkopfschnitt haben will und so. Was wollte sie nicht? So einen Kehlkopfschnitt. Wenn es dann mal über kurz oder lang kommt. Sie hat halt immer Angst vor einem Erstickungsanfall, das auf Deutsch gesagt elendig verreckt, wie einer Lungenembolie oder sonstiges. Ja. Und das ist halt wirklich nicht passiert, zum Glück. Wie ist sie denn dann gestorben? Ja, ich habe halt nachts um 23:30 oder um 00:30 einen Anruf gekriegt, dass meine Mama verstorben ist. Und es ging auf einmal relativ schnell. Da hatte man keine wirkliche Zeit mehr, mich anzurufen. Ist sie denn dann, wie man dir erzählt hat, friedlich und still eingeschlafen? Ja, zum Glück. Also sehr zum Glück, ich muss dazu sagen, die letzten 3 Tage vorher musste sie sediert werden. Also Was musste sie? Mit Medikamenten ruhig gestellt. Sediert werden, ja. Die 3 Tage vorher, weil da war es sehr schlimm von der Psyche her, obwohl sie bis dahin sehr stark war. Sich also nicht hängen lassen oder sonst irgendwas. Hat sich auch relativ damit abgefunden. Wie alt ist deine Mutter geworden, Sula? 57. Ist doch wirklich kein Alter. Nee. Hast du dich denn auch ausführlich mit ihr nochmal besprechen können und verabschieden können? Ja, zum Glück auch schon, als sie noch zu Hause gelebt hat. Das heißt, da ist jetzt nicht... bei ihr geschlafen und da haben wir uns auch mal alles gesagt aus der Vergangenheit, haben uns alles verziehen und so, das haben wir zum Glück alles noch machen können. Wie gesagt, sie war halt sehr fit und konnte ihre Sachen, die sie geregelt haben wollte, noch alle selber regeln. Also du bist mit dir im Reinen? Ja. Ja. Nun ist der 1. Mai ja noch gar nicht lange her. Das ist ja mal gerade erst mehr oder weniger vorgestern im übertragenen Sinne gesehen. Wie fühlst du dich jetzt heute? Es kommt mir so vor, als ob das monatelang schon her wäre. Aber vom ersten Moment an schon. Jeder sagt immer, du konntest dich ja darauf vorbereiten. Es war ja klar, dass es passiert. Und irgendwann ist es dann halt so. Aber es war schon ziemlich schwer. Aber in der letzten Zeit hatte ich fast nicht wirklich Zeit, viel nachzudenken, weil ich halt auch viel erledigen musste. Da hängt ja auch ein ganzer Rattenschwanz dran. Wahrscheinlich ist auch jetzt erst so die Zeit, jetzt Juni, wo du so ein bisschen zur Besinnung kommst, ne? Wo du das realisierst, was passiert ist. Ja, das denke ich auch, weil ich habe jede Nacht Albträume. Ich schlafe höchstens bis zu 2 Stunden in der Nacht. Das ist schon sehr anstrengend. Der Kleine träumt auch in letzter Zeit davon schwer schlecht. Dem geht es halt auch nicht sehr gut damit, obwohl es schon besser ist mit ihm. Hast du dann die Beerdigung, die Beisetzung auch so den Wünschen deiner Mutter gemäß alles organisieren können? Jein. Was heißt das? Also zu Lebzeiten, das war schon von vor Jahren mal Thema mit meiner Mama, sie hat, wegen ihren ganzen Krankheiten wollte sie sich später eigentlich diesen Gunther von Hagen, diesen leichten Faszinateur, da hatte sie sich verschrieben für. Ja, ja. Und zu Lebzeiten damals, wo es ihr noch relativ gut ging für die anderen Krankheiten, habe ich das halt immer belächelt, weil es halt nie so greifbar war. Nee, in 6 Monaten könnte sie sterben und dann ist es so, dass wieder ausgestellt wird. Sagen wir, erklären wir den Leuten nochmal, das ist dieser Professor, der durch die der Körperwelten diese große Ausstellung organisiert. Genau. Wo, er nennt es plastinierte Leichen, ausgestellt werden, wo man Menschen dann anschauen kann, die ohne Haut und nur die Nerven zu sehen sind und die Muskelstränge und so weiter. Und dafür hat deine Mutter sich zur Verfügung gestellt. Ja, genau. Das wollten sie immer machen, aus medizinischen Zwecken. Und das ist jetzt auch geschehen? Nee, das ist nicht geschehen, weil ich habe mit meiner Mutter vorher drüber gesprochen, dass mir das nicht so angenehm ist und das auch schwer erklärbar für den kleinen Mann ist, weil der ja von der Beerdigung ausgeht, obwohl er es nicht ganz so versteht, aber... Wie alt ist der Kleine? 5. Mhm. Und ich habe meiner Mutter halt auch gesagt, dass ich da nie wirklich drüber nachgedacht habe, wie jetzt, wo es akut ist und dass ich auch irgendwo einen Platz brauche, wo ich vielleicht mit meinem Sohn hingehen kann, um zu trauern. Mhm. Und das hat sie dann überzeugt? Das hat sie dann überzeugt. Ja. Sie hat dann mich im Endeffekt entscheiden lassen, weil ich ja im Endeffekt übrig bleibe. Mhm. Finde ich auch eine sehr richtige Entscheidung von deiner Mutter, denn vielleicht ist ihr Motiv in Ehren, dass sie den Körper zur Verfügung stellen wollte. Aber die Vorstellung wiederum, wenn ich mich in dich hineinversetze, dass deine Mutter irgendwo in einer Ausstellung als Plastinat steht und du wüsstest das vielleicht sogar, das finde ich auch schauderlich. Also das kann man vielleicht machen, wenn man ganz alleinstehend ist und keine Hinterbliebenen hat, dann kann man ja solche Dinge tun. Aber dann ist diese Lösung eigentlich auch die beste Lösung gewesen. Ja. Das jetzt, ist es normal beigesetzt worden? Ja, es ist verbrannt worden. Verbrannt worden, naja, okay. Mhm. Liebe Sula, dann wünsche ich dir viel Kraft für die nächste Zeit, für deine Trauerzeit. Ja. Und wünsche dir alles Gute, dir und deinem kleinen Mann. Und vielen Dank, dass du nochmal angerufen hast. Ja, gerne, natürlich. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Domian. Tschüss. Das war Sula. Und jetzt bin ich verbunden mit Jens und Jens ist 34. Hallo Jens. Ja, hallo Domian. Jens, oder wir beide. Jürgen, besser gesagt, ja. Wir beide kennen uns auch. Ja, wir kennen uns. Wir haben auch schon zweimal telefoniert miteinander. Mhm. Einmal vor 4 Jahren, da habe ich dir halt einen Kopf geknallt. Ich möchte mir den Hintern zunähen lassen. Ja. Kannst du dich vielleicht noch dran erinnern? Ja, wegen einer schweren Erkrankung, einer Darmerkrankung. Ja, Darmerkrankung und die Begleiterkrankungen sind halt die Fisteln. Ah, ja, und wir haben ich erinnere mich sehr gut. Wir haben dann auch im September letzten Jahres nochmal darüber gesprochen. Mhm. Und es ging darum, ich wollte und möchte auch immer noch eine Rektumamputation. Das heißt? Das ist komplette Rektum, also Enddarm und Schließmuskel, alles amputiert wird und das sozusagen dann alles zu ist. Ja. Der Grund, wir wollen nochmal den Grund erklären. Erklär du es mit deinen Worten nochmal. Ich habe viele Fisteln im Analbereich. Mhm. Und viele heißt wie viele? Also bekannt sind momentan 7. Davon sind schon einige saniert worden in 2 Operationen. Und die sind im äußeren Analbereich? Ja, ringsrum um den Schließmuskel. Um den Schließmuskel, ja. Mhm. Wie groß sind diese Fisteln? Wie groß die Fisteln sind, das kann ich gar nicht mehr sagen, weil wie gesagt, die sind ja momentan schon saniert worden. Ja gut, du hast sie ja aber vorher gesehen. Nee, gesehen, also ich kann da hinten nichts reingucken. Nee, du hast gesagt, dass es im äußeren Analbereich ist, da kann man doch mit dem Spiegel hingucken. Wie groß, also das ist ja ein richtiges komplexes Fistelsystem gewesen, also ein Hufeisensystem, also hufeisenförmig um den Anus rum. Mhm. Und auf jeden Fall ist es so, ich habe ja im September das letzte Mal noch mit dir gesprochen. Ja. Letzten Jahres. Ja. Und da hast du mir gesagt, ich soll erstmal so mit der Fistelsanierung anfangen. Mhm. Habe ich im Dezember dann die erste OP gehabt. Mhm. Das war eine richtige Operation mit Vollnarkose, das konnte man nicht ambulant machen? Nein, das geht also in dem Fall auf keinen Fall, weil da ja auch noch eine Rektoskopie mit dabei gemacht werden muss. Und Rektoskopie ist ja allein schon ziemlich schmerzhaft für mich, wenn man da diese Fisteln schon drin hat. Ich, um nochmal das genau zu verstehen, sind diese Fisteln auch im inneren Darmbereich? Also die Fisteln, du musst dir so vorstellen, das sind also solche röhrenförmigen Verbindungen vom Darm zur Hautoberfläche oder zu anderen Hohlorganen. Ja, so kann ich mir das noch nicht vorstellen. Also Fisteln sind, kleinere Geschwüre, so kann man das sagen. Nein, das sind wie Gewächse, also wie so ein Schlauch, der dann von innen nach außen wächst. Mhm. Und ich hatte halt auch noch innere Abszesse. Also die dann im Darm gewachsen sind? Nein, nicht im Darm, aus dem Darm. Musst du dir so vorstellen, wenn im Darm eine kleine Entzündung ist, die Entzündung, die möchte ja Sekrete abgeben und dann bildet sich da halt dann so eine Art Gang und der geht dann an die Hautoberfläche ringsum um den After. Mhm. Also genau, kann ich mir nicht vorstellen. Ich erahne oder wir erahnen, dass das eine ausgesprochen schmerzhafte, unangenehme und fürchterliche Erkrankung ist. Ja, das ist eine Begleiterkrankung von meinem Morbus Crohn. Von dem Morbus Crohn, also einer chronischen, auch schweren Darmerkrankung an sich. Ja. Mhm. Ja. Und wie gesagt, ich habe ja damals gesagt, dass ich das, so wie gesagt, mein Rektum raus haben möchte, damit ich da unten Ruhe habe. Mhm. Aber es hat bisher noch kein Arzt gemacht. Ich hoffe jetzt, dass also Ende August, Anfang September bin ich nochmal im Krankenhaus. Mhm. Wäre dann schon die dritte Operation an diesen Fisteln. Ja. Also im September, im Dezember bin ich operiert worden. Ja. Jetzt vor kurzem Ende Mai, Anfang Juni. Stelle ich mir alles ausgesprochen schmerzhaft vor. Ja, das ist gerade der Aspekt, das ist sehr schmerzhaft. Also momentan bekomme ich Opioide, also das sind gelbes Rezept. Also, ich stelle mir schmerzhaft vor, natürlich jetzt nach der Operation, aber ich stelle mir auch sehr schmerzhaft vor, überhaupt diese Fisteln in diesem Bereich zu haben. Ja, und das ist ja das Ausschlaggebende. Als die erste Operation im Dezember war, das war am 16. Dezember, ich habe durch meinen Morbus Crohn ständig Durchfälle. Mhm. So, und da ist das so, wenn man Stuhlgang hat, kommt das ja natürlich dann automatisch auch in die Wunden. Du musst dir vorstellen, ich habe drei riesengroße Löcher ringsrum um den After gehabt. Furchtbar, furchtbar. So, und ich bin dann zu meinem Professor hingegangen. Zwei Tage habe ich das mitgemacht, weil wenn man circa 8 bis 10 Stuhlgänge mit Durchfällen hat, ich bin zu meinem Professor hingegangen, habe gesagt, ich mache das nicht mehr mit, ich möchte einen künstlichen Darmausgang haben. Ja. Hat er dir einen gelegt? Einen Tag später habe ich den bekommen. Und den hast du heute auch noch? Ja. Ja. Der ist zwar momentan temporär angelegt. Also für eine gewisse Zeit nur? Ja, aber ich möchte den dann auf alle Fälle dauerhaft. Und wie gesagt, ich möchte auch diese Rektumamputation haben. Lass mich nochmal fragen, diese Entfernung dieser Fisteln, wie macht man das? Schneidet man die einfach weg oder? Also die Abszesse, die werden großräumig ausgeschabt. Also die Abszesse, das sind halt diese... diese Hohlkörper, also Hohlräume, die aufgrund, wenn die Fistel kein Sekret abgeben kann. Mhm. Die Fisteln gibt es mehrere Möglichkeiten. Einmal, man setzt einen Faden rein, dass die sich nicht verschließen und die können das Sekret dann nach außen abgeben. Ja. Bei mir ist momentan so, die haben da zwei Gummischläuche reingesetzt und die geben dann auch das Sekret nach außen ab. Also ich merke schon, das ist eine extrem komplizierte Geschichte, die wir uns alle gar nicht so richtig vorstellen können. Nur wie gesagt, man schaudert schon, wenn man eine leichte Ahnung davon bekommt. Jetzt im Moment hast du einen künstlichen Darmausgang. Ja. Und dein tiefer Wunsch ist auch, dass der da bleibt und dass du nie wieder, ich sag mal, auf normalem Wege deinen Stuhlgang los. Aus dem einfachen Grund, weil ich habe durch diesen künstlichen Darmausgang mehr Lebensqualität dazu gewonnen. Mhm. Und Rektum, wie hast du das gerade genannt? Amputation? Rektumamputation. So, in dieser Begrifflichkeit habe ich das auch gar nicht gehört. Das heißt im Klartext, der After wird zugenäht. Nein, der wird nicht zugenäht. Da wird der Enddarm entfernt, der Schließmuskel wird entfernt und das Ganze muss ganz langsam dann von innen nach außen heilen. Das heißt, man hat so eine Säuglingskopf, große Wunde. Ach so, oh weia. Und die muss alleine zuwachsen? Die muss von innen nach außen zuwachsen. Mhm. Das kann bis zu einem Jahr dauern. Und das kann man nicht einfach vernähen, das geht nicht? Nein, weil dann ist ja da ein Loch und wenn da ein Loch ist, dann kann da wieder sich Sekret drin bilden. Und lieber Gott, Jens. Ganz langsam von innen nach außen. Wie lange schlägst du dich jetzt mit dieser schweren Erkrankung schon rum? Also mit den Fisteln selbst gute 10 Jahre. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Das heißt, ich glaube, wir haben damals auch darüber gesprochen, das ist ja für dich ganz lebensbestimmend gewesen in den letzten Jahren. Das ganze Leben und Denken drehte sich ausschließlich oder hauptsächlich um diese Erkrankung und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten. Ja, die Grunderkrankung, also der Morbus Crohn, lässt mich eigentlich in Ruhe. Das ist halt nur die Begleiterkrankung mit diesen Fisteln. Das heißt, ich höre daraus, dass es dir jetzt beginnt, besser zu gehen und dass es für dich eine Erleichterung ist. Es beginnt mir besser zu gehen, wenn ich die Hoffnung habe, dass das endlich mal Ruhe ist. Mhm. Wir haben ja das beim letzten Mal drüber gesprochen. Mhm. Du hast ja gesagt, du würdest diese Rektumamputation nicht machen, wenn du dich alle 2 Jahre mal unter das Messer. Aber mittlerweile ist so alle Vierteljahre. Ich verstehe. Der Leidensdruck war zu groß, dass du das dann hast auch machen lassen. Und halt auch die Schmerzen. Ich habe, was ich noch sagen wollte, als ich jetzt Ende Mai, Anfang Juni im Krankenhaus war, da war ein 68-jähriger Mann, der ist auch schon das zweite Mal an einer Fistel operiert worden. Mhm. Der hat zu mir gesagt, er hatte vor kurzem eine Hüftoperation, er hat ein neues Hüftgelenk reinbekommen. Mhm. Er hat gesagt, das war ein kleiner Schnupfen dagegen. Mhm, glaube ich. Lieber Jens, ich freue mich, dass du nochmal angerufen hast und höre so eine gewisse Hoffnung schon aus der Entwicklung der Geschichte, dass es dir hoffentlich in den nächsten 10 Jahren viel, viel, viel besser gehen wird als in den vergangenen 10 Jahren. Meine besten Wünsche hast du. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Ich muss auch nochmal, wenn ich das darf, den Leuten danken, die aufgrund meines letzten Anrufes sich bei der Redaktion gemeldet haben und mir da auch zugesprochen haben und auch im Nachtlager.de wurde das ja auch schon besprochen, der Fall. Ja. Die haben sich dann auch erkundigt. Sehr gut. Ich möchte denen auch mal mitdanken. Sehr freundlich von dir, das ist sehr nett. Alles Gute, Jens. Ja, das wünsche ich dir auch. Dankeschön, auf Wiederhören. Ich mache auf jeden Fall weiter so. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Und schon geht es weiter mit Martha und Martha ist 31. Hallo Martha. Hallo, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Martha. Wann haben wir beide miteinander geredet? Oh, das ist, glaube ich, letztes Jahr her. Das war mit dem Thema bizarre Sexspiele, wo wir uns mal unterhalten haben, wo mein Meister mich in Saarbrücken rumgeführt hat, an der Hundeleine mit der Polizei. Kannst du noch dran erinnern? Ja, du musst es nur mal ein bisschen erklären für die Leute, die nicht dabei waren. Also, es gab bizarre Sexspiele im Wald oder was. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, auf jeden Fall. Ja. Habe ich mich gemeldet, weil das gerade so schön zu uns gepasst hat. Mhm. Und da habe ich mich gemeldet und habe ich dir erzählt, wie mein Meister mit mir umgegangen ist. Also dein Meister, du bist in eine Devotenrolle gewesen. Du bist eine Devotenrolle gewesen. Damals habe ich mich noch Nasti genannt und heute nenne ich mich die strenge Martha. So. Ja. So, und was hat damals der Meister alles mit dir gemacht? Er hat mich in Saarbrücken, weil ich auch das wollte, durch Saarbrücken geführt mit der Hundeleine. Mhm. Ich hatte... bei helllichtem Tag, ne? Nee, Quatsch. Das wollten wir nicht machen mit den Kindern. Wir haben das schon so 10, 11 Uhr abends gemacht. Ja, was hast du angehabt, als er dich an der Hundeleine durch Saarbrücken geführt hat? Oh mein Gott, das ist ja schon lange her. Also ich hatte eine Obernies-Stiefel an. In was? Obernie-Stiefel, also Oberkniestiefel. Oberkniestiefel, also, ja. Netzstrümpfe, Leder, Minirock und Latex-Corsage und Lackkleid angehabt. Ja, und wie? Minirock und Lackkleid? Ja, das geht wunderbar. Das geht, achso. Sieht sexy aus. Und unter dem Minirock warst du da nackig oder war nee, da habe ich wegen Gesetzeswegen und so habe ich mich unten nicht entblößt, sondern ich hatte eine ganz schöne, nette Unterhose an. Okay, so. Und dann hattest du eine Hundeleine um den Hals. Ja. Und der Meister ist dann mit dir durch die... Mein Dom ist so durch die Straßen gegangen. Ja. Wir wollten damals wissen, auch wie die Menschen tolerant sind und haben einiges gehört über diese Sache. Und ich durfte ja nicht lachen, ey. Das war ja gemein, ey. Das habe ich dir ja erzählt. Ich wollte lachen, ey. Und er hat gesagt, ich geh jetzt. ruhig jetzt irgendwie, ja, okay, ist in Ordnung. Wie war das denn? Wie war das denn, wenn euch dann Leute begegnet sind auf der Straße? Oh, Schatzl, ich sag dir nur eins, es war so der Hammer, ey. Ich hab nur ein bisschen lachen. Ja, schlag auf sie ein, bis sie blutet und ja, und die anderen, ach, du Armes, ach, die Arme, dass sie das mitmacht. Stopp mal eben, wie? Die Leute, Passanten haben zu deinem Meister gesagt, schlag auf sie ein, bis sie blutet? Ja, so, das waren halt besoffene, verstehe ich, oder Drogenabhängige, keine Ahnung, so. Auf jeden Fall. Aber gab es nicht auch entsetzte Passanten, die Polizei vielleicht gerufen haben? Ja, die haben die gerufen, die kamen und der eine Polizist konnte ja leider nichts sagen, weil aus dem einfachen Grund, weil er ja auch ein Stammkunde von mir ist. Ach, der kannte dich? Der kannte dich damals, der Polizist. Ja, und deshalb hat er nichts gesagt. Ich weiß gar nicht, ist das verboten, so durch die Stadt zu gehen am Abend? Nee. Nö. Mhm. Hast du dir nicht die Knie aufgescheuert? Nee, bitte nicht auf Knien. Hallo, ich bin normal gelaufen, aufrecht. Ach so, ich dachte jetzt schon gerade mit Hundeleine, wenn dann auch in der Hunde. Nein. Ach so, okay, dann sieht es ja schon ein bisschen normaler aus. Ja, also bitte auf Backstellen hier so rumlaufen, bitte. Ne? Naja, also man hat ja schon alles gehört. Ein Meister achtet auf seine Sklavin. Natürlich. So, ja, das war die Geschichte damals und heute musst du mich an. Und heute habe ich mich von diesem Meister getrennt, weil er mir überdrüssig war. Er wollte mich anscheißen und dass ich seinen Kot fresse. Entschuldigung, also auf Skatspiele habe ich keinen Bock, also überhaupt nicht. Nennt man das also Skatspiele? Skatspiele, ja. Mhm. Das ist Kotspiele und also Kaviarspiele. Ja. NS ist Naturfett und ja. Okay, kann man mit abwaschen. Da ich also ja auch mit, das hat ja das. Okay, das hat er von dir verlangt und das wolltest du nicht. Da war die Grenze für dich. Ja, weil eine niveauvolle Sklavin, weil ich immer im Milieu da gearbeitet habe. Du lieber Gott. Okay, das wolltest du nicht. Okay. Grenze. Nee, und dann, Grenze. Wie ging es denn weiter? Ja, und da habe ich mich getrennt. Da habe ich durch meine Musikgruppe meine jetzige Frau kennengelernt. Ja. Du bist lesbisch? Bisexuell. Bisexuell, ja. Und habe jetzt auch ein wunderschönes, kleines, schnuckeliges, knuddeliges und extravagantes Studio. Achso, also was heißt Studio? Jetzt bin ich Domina. Jetzt bin ich Domina. Warst du denn vorher auch schon beides, oder? Nee, eine gute Domina war auch eine gute Sklavin damals. Wie war die damals? Muss man das sein? Wenn man eine gute Domina ist, muss man auch mal Sklavin gewesen sein. Damit man weiß, wie das so ist. Ich verstehe. Weißt du, wenn ich dir ein Klemmen an die Brustwarze mache, dann muss ich wissen, wie lange ich das mache bei dir. Weißt du, und bei mir. Ne? Ich verstehe. So, jetzt bist du selbstständig? Ja, und jetzt habe ich ein gutes Geschäft. Und bist guter Dinge und fühlst dich wohl. Ja, das mache ich auch wegen meiner Chefin, weil dieser erste Anrufer, der angerufen hat, oh mein Gott, oje. Also da kann ich ja noch froh sein, dass ich eine gute Chefin hatte. Also. Ja. Sag mal, Martha, warst du früher auch mal, ich sag mal, in Anführungszeichen normal berufstätig irgendwie, irgendwo? Ja, natürlich. Ich hatte Kaufmann für Bürokommunikation gemacht. Ja. Callcenter-Agent. Ja. Wobei ich auch einen cholerischen Chef hatte. Mhm. Oh wei, das war ein Meister hoch 10, möchte ich mal sagen. Ja. Und also wenn ich neu gesehen würde, dann hätte ich keinen Respekt mehr vor ihm. Seit wann bist du jetzt in diesem Gewerbe tätig? Seit meine Chefin aufgehört hat, die hat gesagt, nimm dir raus, was du brauchst aus meinem Studio. Ja, ich weiß ja nicht, wie lange bist du jetzt schon in dem Gewerbe? Also, 6, 7 Jahre. 7 Jahre, sieben Jahre. Und kannst du jetzt auch gut davon leben? Ja, Wirtschaftskrise lässt grüßen, gell? Ja. Also merkt man das in dieser Szene auch, dass die Leute weniger Geld haben? Also wer sagt, es läuft gut, der lügt. Also es gibt weniger Kunden. Also meine Chefin ist jetzt im Rentenalter und hat gesagt, nimm da raus, was du brauchst. Habe ich Gynäkologenstuhl und Flaschenzüge etc. mitgenommen. Was man da so alles braucht. Alles, was ich Also, lange Rede, kurzer hat, Sinn. Du, ja. kommst da ganz gut, du kommst da ganz gut über die Runden. Ja, sonst würdest du es ja nicht weitermachen. Ja, natürlich, klar. Und ich wollte nur sagen, dass es mir tierisch gut geht dabei. Ja. Weil du hast schon mal gesagt, falls mal was Neues ist, sollte ich mich mal melden. So, und das ist jetzt auch passiert? Ja, du hast gerade Glück, dass ich gerade Feierabend habe. Martha. Weil ich kam gerade jetzt von meinem letzten Kunden. Sehr gut. Aber das ist mal Jürgen Domian angerufen. Dann danke für den Anruf und wünsche weiterhin alles Gute. Ja, ich möchte dir noch eines sagen. Deine und beziehungsweise eure Sendung, perfekt. Dankeschön, sehr nett, vielen Dank. Ich mag euch, wir freuen ich uns. Lieb und im Hintergrund auch alles perfekt. Ist alles rübergekommen. Und bleibt gesund, bitte, macht weiter so. Und wehe, wenn nicht immer komisch, dann hau ich euch. Gell? Vielen Dank, Martha, alles Gute, tschüss. Tschüss. Ciao. So, unser Thema heute Nacht heißt, so ging's weiter. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, mit denen ich schon einmal oder vielleicht sogar schon zweimal hier in dieser Sendung gesprochen habe. Und ich frage euch, wie geht es euch heute und wie hat sich, ja, wie haben sich die Dinge weiterentwickelt, die ihr mir damals erzählt habt? 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Lena Maria und die Lena Maria ist 26. Hallo. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Lena Maria, wann haben wir miteinander gesprochen? Vor einem Jahr. Und weswegen hattest du angerufen? Das war damals das Thema, ich kann nicht mit Geld umgehen, glaube ich. Mhm. Und ich habe da gesagt, dass ich also Mitte des Monats kein Geld mehr habe, aufgrund meiner Bulimie. Ja. Und dafür unglaublich viel Geld ausgebe, also irgendwie bei 70 Euro pro Fressanfalltag, muss ich ja dazu sagen. Also das dann wirklich einen ganzen Tag gedauert hat und ja, dass ich in der Mitte des Monats absolut kein Geld mehr hatte, um noch irgendwie mir irgendwas zu leisten, was dann auch zur Folge hatte, dass ich dann den Rest des Monats meist gar nichts gegessen habe oder mir echt versucht habe, das noch irgendwie zusammen. Warst du berufstätig zu der Zeit? Ja, was hast du gemacht? Ja. Auch jetzt bin ich immer noch Physiotherapeutin und sehr glücklich eigentlich da. Ah ja. Also das war schon sehr dramatisch, was du mir erzählt hast. Äußerst dramatisch. Wie lange warst du, als wir uns damals unterhalten haben, schon erkrankt an der Bulimie? 11 Jahre. Ich bin jetzt im 12. Jahr. Mhm. 11 Jahre ist natürlich Wahnsinn für diese Erkrankung. Wenn man 11 Jahre erbricht, ist das ein Irrsinn letztendlich. Wie geht es dir heute? Was hat sich ereignet? Vieles. Ich bin gespannt. Ja, also so ausschlaggebend. Also mir war eigentlich klar, dass das nicht so weitergeht, dass ich nicht einfach immer mein Geld da so rausschmeißen kann. Ich habe auch damals gesagt, so ja, ich könnte im Prinzip das Geld auch gleich ins Klo stecken. Das hätte den gleichen Effekt. Mhm. Danach habe ich dann nach 4 Wochen meinen ambulanten Therapeuten wieder getroffen irgendwie und der hat das dann irgendwie aus mir rausgekitzelt, dass ich doch wohl ziemlich rückfällig bin und hatte mir unterschwellig vorgeschlagen, nochmal in eine Klinik zu gehen. Mhm. Und ich so, okay, eigentlich wollte ich das nicht mehr und das kann eigentlich gar nicht sein und das will ich gar nicht. Habe mich aber dazu durchgerungen, in die Klinik zu gehen und bin tatsächlich November letzten Jahres in die Klinik gegangen, war 16 Wochen in der Klinik. 16 Wochen? Ja. Ja. Das war dann sicher auch nötig, dass du so lange bleiben musstest. Ja, ich habe ja durchaus noch Begleiterkrankungen dazu. Also ich meine, Depressionen sind allein schon wegen den Kohlenhydraten, die nicht vorhanden sind, irgendwie da. Auch noch die posttraumatische Belastungsstörung, die hat dann natürlich auch noch mit reingespielt. Als du in die Klinik gegangen bist, wie schwer warst du da? Wie hast du da gewogen? Ich möchte mal dieses klassische aufheben, jede Bulimikerin ist gern schlank. Nicht jede. Dennoch frage ich. Ich war nie im Untergewichtsbereich. Ich bin jetzt eher auch im Übergewichtsbereich. Ja. Was nicht so schön ist. Aber ist, glaube ich, besser so zu leben als. Also, das heißt, der Klinikaufenthalt hat eine enorme Wirkung gehabt. Mhm. Das ist doch spektakulär. Ja, das ist doch spektakulär. Nach 11 Jahren, nach über 10 Jahren Leidenszeit, dann hattest du den Eindruck, dass das eine gute Klinik war und dass die dich richtig gerichtig und gezielt behandelt haben. Ja, haben sie auf alle Fälle. Also ich bin sehr glücklich damit gewesen, dass ich in dieser Klinik war. Ich habe mich wirklich gut aufgehoben gefühlt. Es gibt da unterschiedliche Meinungen, das weiß ich, aber ich habe, für mein Beschwerdebild war es genau das Richtige. Ja. Die Klinik ist super hart, gar keine Frage. Also mit morgens um 7 essen, egal ob Silvester ist oder sonst irgendwas. Und immer die 100% essen. Mhm. Also das heißt immer wirklich auch aufessen. Gab es, nun sind das natürlich Dramen, die da abgehen in einer bulimisch erkrankten Person. Gab es Momente, wo du sagtest, ich kann nicht mehr, ich schmeiß das Ganze hin, ich gehe raus aus der Klinik? Ja, sicher, klar. Mhm. Was hat dich bewogen? Nicht nur raus aus der Klinik, sondern raus aus dem Leben, weil es einfach super ätzend war. Ja, super. Was war für dich die Motivation? Was hat dich dann doch gehalten, dass du sagtest, ich muss und ich will es durchziehen? Also mir war klar, ich will nicht mehr kotzen. Also ich will einfach nicht mehr kotzen, ich will da mir weniger Gedanken drüber machen. Ich habe da aber auch rausgekriegt, dass das Kotzen nicht dazu, nur dazu da ist, um mein Essen wieder loszuwerden, sondern dass es natürlich auch ein Druckabbau ist, mhm, und dass sich dieser Druck natürlich auch immens gestaut hat und dass ich manchmal das Gefühl hatte, dass ich dem Druck nicht mehr standhalten, ja, kann. Also das ist so ein bisschen wie so ein Kessel, ja, der unter der Flamme steht und das Ventil verstopft ist und es geht nicht mehr. Wann hast du das letzte Mal erbrochen? Leider vor 2 Wochen. Aha. Das hat aber auch eine Vorgeschichte. Aber ich habe insgesamt eine ganz gute Bilanz. Also ich habe heute nochmal nachgezählt. Ich habe 228 Tage heute. Mhm. Und von denen habe ich 6 Rückfälle. Das ist... 6 Tage Rückfall. Ja, das ist noch okay? Ja, ja, finde ich, mhm, absolut. Mhm. Du hast, wir gehen nochmal ein Stück in die Vergangenheit, wie viel Mal so in der Hochphase erbrochen pro Tag? Also an den Tagen, also so Wochenende und freien Tagen und so, da kam es bis auf 8, 9 Mal vielleicht raus. Wahnsinn. Weiß ich nicht mehr so. Wahnsinn. Also daher auch das viele Geld, von dem du erzählt hast. Ja, genau. Das dann pro Tag, wie könnte man sagen, wie viel du pro Tag erbrochen hast an Geld? Ja, also um die 70 Euro. 70 ungefähr. Euro, ja, Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ja. Also das war schon unglaublich viel. Also ich meine, jetzt ist fast Ende des Monats, noch ein paar Tage, irgendwie eine Woche oder so. Mhm. Ich habe sogar noch Geld auf meinem Konto, es ist ja erstaunlich. Ja. Aber dennoch nochmal die Frage, wie viel wiegst du heute? Du sagst, bist übergewichtig. Ja, bin ich. Also ich bin im Übergewichtsbereich. Ja, wie viel? Du magst es nicht gerne aussprechen? Nee, nicht so wirklich gerne. Ja. Also weil das doch immer noch ein sehr belastendes Thema ist. Also ist das wirklich Übergewicht oder ist es nur dein Gefühl? Nein, es ist reales Übergewicht. Es ist reales Übergewicht, ja. Ja, also ich bin jetzt bei einer BMI-Grenze von 27. Ja, das sagt mir jetzt nichts, aber egal. So genau kenne ich mich da auch nicht aus. Dennoch, Lena, ist das doch ein spektakulärer Erfolg, wenn du so lange daran gelitten hast, an ja, dieser fürchterlichen Erkrankung, ja, und sie jetzt fast im Griff hast. Trotz der einigen Rückfälle kann man doch sehr optimistisch sein, dass sich das weiterhin stabilisiert und du vielleicht irgendwann gar nicht mehr erbrechen wirst. Ja, das hoffe ich schon. Also ich muss mich halt einfach wirklich wieder an die Regeln halten. Ich weiß, warum die Rückfälle passiert sind. Mhm. Also ich muss mich halt auch immer selber analysieren. Mhm. Also gucken, wie es dazu kam. Aber es ist halt auch so, dass ich mich halt einfach wirklich mit verdammt vielen Themen auseinandersetzen muss, trotz, ja, allem. Also es verändert sich unheimlich viel dabei. Also es ist ja, ich würde inzwischen sagen, die Bulimie ist nur ein Symptom, mhm, einer komplexen Störung irgendwo. Mhm. Und wie gesagt, es ist halt auch eine Art, Druck abzulassen. Und das passiert jetzt manchmal auch leider auf anderen Wegen, wo ich halt nicht darüber glücklich bin, aber... Auf welchen anderen Wegen? Ich bin wieder mehr in der Selbstverletzung drin, aber... So. Also ich versuche das halt, mhm, ja, ich versuche es halt wirklich im Griff zu kriegen. Ich bin immer noch in meiner ambulanten Therapie drin. Das ist mir auch total wichtig und da, ja, bin ich halt auch wirklich offen und ehrlich, was das angeht. Ich weiß einfach, dass ich für gewisse Themen einfach unheimlich viel Zeit brauche. Auf jeden Fall bist du eine Kämpferin und du hast den Kampf aufgenommen. Ja, ne? Auf alle Fälle. Ich hab ja nun schon sehr oft mit bulimisch erkrankten Menschen gesprochen, die dann irgendwann sagen, ich kann nicht mehr und mir kann niemand helfen. Und dann sage ich immer, dann ist die Alternative, dass du irgendwann stirbst. Ja. So ist es. Ja, ist es auch. Ja. Also mit jedem Kotzen entscheidet man sich, einen Schritt weiter zu gehen, mhm, zum Tod hin. Mhm. Und keiner kann so genau in seinen Körper reingucken und wissen, wann mich das Kotzen umbringt. Ja, genau. Also es gibt so viele Folgeschäden davon. Absolut, ja. Also ich kenne einige selber aus persönlicher Erfahrung auch. Aber es gibt halt auch wirklich Leute, die beim Kotzen sterben. Und sei es daran, dass sie kein Kalium mehr haben und das Herz nicht mehr richtig arbeitet und sie einen Herzstillstand haben oder sie einen erhöhten Hirndruck haben und daran dann sterben und wirklich über der Kloschüssel hängen. Und oder was für ein jämmerlicher Tod. Ja, ist es. Mhm. Und deswegen, also ich Lena, will leben eigentlich. Ja, du wirst leben, genau. Das ist die... Ohne die Bulimie. Du wirst leben und du wirst ohne die Bulimie leben. Ja. Lena Maria, das freut mich sehr. Das freut mich sehr, dass du angerufen hast und dass es dir so weit doch viel, viel besser geht als bei unserem letzten Telefonat. Jo. Auf dass es weiterhin bergauf geht. Jo. Alles Gute. Danke, okay, für deinen Anruf. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht es weiter... Mit, das weiß ich nicht, wer ist es? Frage ich meine. Mit Angelika, die ist 46 Jahre alt. Hallo Angelika. Ja, hallo, grüß dich Jürgen. Angelika, wann haben wir beide miteinander gesprochen? Vor vor 2 Jahren das erste Mal und vor einem Jahr das zweite Mal. Ja, und was waren die Themen? Damals, also beim ersten Mal, ging es um ungewöhnliche Berufe. Ja. Und beim zweiten Mal ging es darum, da hat einer angerufen gehabt, der den Jakobsweg gehen wollte, radeln wollte er, aber mit dem Didgeridoo sich sein Geld verdienen. Ja. Und da wollte ich ihm eigentlich nur Mut machen, ja, weil ich vor 5 Jahren ein Projekt gestartet habe. Hier in München bin ich losgetrampt, ohne Geld, ohne Kreditkarte und ohne Handy, mhm, und habe mich 5 Wochen lang im Alpenraum als Straßenmusikantin durchgeschlagen. Ah, ich erinnere mich. Ja. Ich erinnere mich sehr gut. Sehr schöne Geschichte war das. Genau. Sehr schöne Geschichte. Als Straßenmusikantin, die auch dann noch schöne alte Volksweisen, ja, genau, singen kann. Ne? Ja, ja, ja. Ich weiß, ja. Genau. Und also es ist dahingehend ausgegangen, dass jetzt vor knapp 3 Monaten ein Buch darüber erschienen ist. Ach, guck mal. Ja. Ein Buch über diese Erfahrung, die du gemacht hast als Straßenmusikantin. Ja. Das ist ja toll. Und wann erscheint das Buch? Das ist schon da. Das ist schon heraußen. Das ist schon heraußen? Ja. Vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen, wie du das damals gemacht hast. Ja, also ich muss vielleicht im Vorfeld erzählen, dass ich eben seit 20 Jahren immer um die halbe Welt reise, nur mit Rucksack, Zelt, mhm, und Gitarre, mhm, und mit den Völkern Musik mache. Also, ich möchte wirklich die Volksmusik der einzelnen Stämme und Völker kennenlernen. Also du kennst nicht nur die Volksmusik der Deutschen, nein, sondern du kennst auch die, ja, Volksmusik der Mexikaner zum Beispiel. Mexiko war jetzt noch nicht dabei, aber ich war auf der Osterinsel und sonst gut, auch schon in der halben Welt. Ja. Und ja, da habe ich einfach festgestellt, dass die Musik überall ein wesentlicher Bestandteil, mhm, des Lebens dieser Menschen ist. Ja. Und also ich unterrichte an 2 Universitäten Gesang und habe also festgestellt, dass also bei meinen Studenten außer im Unterricht eigentlich Gesang so gut wie keinen Stellenwert mehr hat. Mhm. Also im Täglichen wird er eigentlich nicht mehr wirklich ausgeübt. Also man geht dann irgendwo in einen Kirchenchor singen. Ja. Oder also professionell, aber wenn man hier in München mal über die Straße geht und singt, da hat man zu tun, dass man nicht gleich eingesperrt wird. So das ungefähr. Stimmt schon. Andererseits verfolgt man ja bei diesen großen Castingshows, wie Deutschland sucht den Superstar zum Beispiel, ja, sieht man ja, dass das ganz viele junge Leute doch offensichtlich ganz viel Spaß am Singen haben und auch mehr oder weniger singen können, manche sogar sehr gut singen können, aber sich mit Singen beschäftigen. Jein, ja, gut, ich denke mal, das ist aber sehr, ja, am besten, ich äußere mich dazu jetzt nicht so wirklich. Nein, sag ruhig. Ja, weil ich von diesen Casting-Shows so gut wie gar nichts halte, muss ich ehrlich sagen, weil das ist für mich sehr künstlich gemacht. Ja. Da genau diese ganzen Boygroups und so, die da wirklich, wirklich künstlich hergestellt werden, nach äußeren Gesichtspunkten wird da irgendwas, ja, ausgewählt, das hat für mich mit ehrlich empfundener Musik nichts zu tun. Angelika, vielleicht kann sein, aber es gibt ja auch immer wieder Ausnahmen. Also ich sage das ja immer sehr gerne, dass ich die Castingshows von Stefan Raab sehr schätze und sehr toll finde. Und er da Talente entdeckt hat, Gesangstalente, die mich absolut beeindrucken. Aber egal, du bist eine leidenschaftliche Sängerin. Kannst du uns vielleicht jetzt in den letzten Sekunden, die wir haben, ein kleines bisschen noch irgendwas zum Besten geben? Oh Gott, also ich glaube, dann kriege ich totales Problem mit meinen Nachbarn. Wenn ich jetzt um diese Uhrzeit, die haben schon Probleme zu normalen Tageszeiten. Ach so, das wäre jetzt sehr laut, wenn du richtig loslegen würdest. Ja, um Gott. Dann wacht der Nachbar auf. Ja. Hast du denn, okay, ja, gebongt, dann können wir das nicht machen. Hast du im Deutschen, so im Deutschen, von den deutschen Volksliedern ein Lieblingslied, was du sehr gerne magst? Lieblingslied kann ich nicht sagen. Also ich kann sagen, das, was für mich für das Motto für diese Reise war, ja, ist eben dieses von Hannes Wader, heute hier, morgen dort. Ah ja, sehr das, schön, das sehr gut. Jetzt sag ganz zum Schluss noch eben den Titel deines Buches, machen wir ein bisschen Werbung dafür. Das heißt, heute hier, morgen dort, als Straßenmusikantin auf Reisen. Na, dann wünsche ich aber sehr viel Erfolg damit und freue mich, dass du dich auch nochmal gemeldet hast. Ja, also alles Gute. Alles Liebe, alles Gute. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Malte Emels hat mich sehr gefreut. Und morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 live, mit einer offenen Themennacht. Bis dahin, ciao.